Skål! Skål! Ey! Hustensaft Jüngling! Alles, was sie wollte, war ein Selfie. Doch jetzt bin ich in der Lady. Alles, was sie wollte, war ein Selfie. Doch jetzt bin ich in der Lady. Alles, was sie wollte, war ein Selfie. Doch jetzt bin ich in der Lady. Alles, was sie wollte, war ein Selfie. Doch jetzt bin ich in der Lady. In der Lady, sie ist sexy, ich bin happy. Ich mach Pics mit meinem Handy. Sie sagt, ich bin sweet wie Candy. Lederbelt von Fendi, Prada, high so wie die NASA. Ich bin Swagger-Rapper, du Versager. Und ich mache reichlich Barer. Geld in einem Briefumschlag, da sieht es nicht der Staat. Im Sperma ist kein Glutamat, also komm und saug ihn hart. Ich war bei einem Club vor, ein Lamborghini, kein Traktor. Wenn du deine Tage hast, flieg ich halt deinen Bad vor. Bitches wollen Pics haben, ihr könnt meinen Dick haben. Mein Sachi-Shirt hat zick Farben, Young Husten, Saft, ich tick Rasen, komm nach ganz nach oben und bin auf die Chili, Schoten, Fude meinen Burger, während Menschen Regenwälder werden. Interessier mich nur für Geld, kauf mir das, was mir gefällt. Der Boy, der keine Spenden tätigt, sondern Geld für sich behält. Leute haten mich, doch sie wollen ich sein eigentlich. Sie beneiden mich, denn ich bin nice und rich. Alles, was sie wollte, war ein Selfie. Doch jetzt bin ich in der Lady. Alles, was sie wollte, war ein Selfie. Doch jetzt bin ich in der Lady. Alles, was sie wollte, war ein Selfie. Doch jetzt bin ich in der Lady. Alles, was sie wollte, war ein Selfie. Doch jetzt bin ich in der Lady. Früher war ich niemand, doch ich hab zu was gebracht. Ich rap zuerst darüber, später kauf ich mir die Yacht. Fick 20 Hoes in einer Nacht, mein Balkon ist überdacht. Früher habt ihr noch gelacht, doch ich bin King und das ist Fakt. Hopp aus meinem AMG, steig in meinem BMW. Ich will keinen Parkplatz, nein, ich kauf mir die ganze Allee. Es geht nur um Jewelry und um Louis V. Ich begehe Felony und warte Tag auf Hennessy. Burberry und MCM, den Trendsetter in Fashion Fan. Das ist nicht das Internet, ich bin ein echter Männer. Fußball, Lenzi, Jagers, ich muss öfter mal zum Zahnarzt. Denn die Zähne leiden unter Gold, das ich auf meinem Zahn hab. Ich fahr nie mehr Fahrrad und kaufe nicht bei Karstadt. Ich bin voll mit Energy wie ein Espresso-Shop bei Caras. Geh lieber zu Carglass, ich verpass hier einen Steinschlag, wenn ich dich mit einem Steinschlag. Gucci Boutique, meine Heimat. Alles, was sie wollte, war ein Selfie. Doch jetzt bin ich in der Lady. Alles, was sie wollte, war ein Selfie. Doch jetzt bin ich in der Lady. Alles, was sie wollte, war ein Selfie. Doch jetzt bin ich in der Lady. Alles, was sie wollte, war ein Selfie. Doch jetzt bin ich in der Lady.